HR2 Kultur. Wissenswert. Bei Joan Baez klingt es mehr nach Kirchentag als nach Revolution. Bei Friedensmärschen, bei Demonstrationen, bei Folkfestivals immer heißt es »We shall overcome«. Wir werden die Dinge verändern, wir werden ein besseres Leben erkämpfen, wir werden die Ungerechtigkeiten und die Ungleichheiten beseitigen. »We shall overcome«, in den frühen und mittleren 60ern die Hymne der Bürgerrechtsbewegung, auch die Hymne der Folkies. In den USA kommt es in den frühen 60er Jahren zum großen Schulterschluss zwischen der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung und der überwiegend weißen Folkbewegung. Joan Baez ist die weibliche Stimme der Folkgemeinde. Die männliche gehört einem gewissen Bob Dylan und der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are changing. Die Zeiten ändern sich, was Neues liegt in der Luft. Das ist schon in den frühen 60ern zu spüren. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. In den USA kämpfen Millionen von Afroamerikanern gegen ihre Diskriminierung. Mit Martin Luther King träumen sie von Freiheit und Gleichberechtigung. Die Veränderungen, sie werden kommen. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Sam Cooke 1964. A change is gonna come wird das schwarze Pendant zu We Shall Overcome, das Lied zum Aufbruch. Erst in diesem Jahr, erst 1964, wird in den USA mit dem Civil Rights Act die Rassentrennung offiziell aufgehoben. Martin Luther King bekommt für seine Bemühungen um das Bürgerrechtsgesetz den Friedensnobelpreis. Radikaler als der Pazifist King kämpft Malcolm X für die Rechte der schwarzen Amerikaner. America is faced with her worst domestic crisis since the Civil War, or since the Revolutionary War. For America now faces a race war. Amerika steht vor der größten Zerreißprobe seit dem Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert. Es steht vor einem Rassenkrieg. Das sagt Malcolm X, und anders als Martin Luther King ist er bereit, diesen Krieg zu führen. 1965 wird Malcolm X, der Sprecher der Nation of Islam, unter bis heute unklaren Umständen ermordet. Posthum wird er gefeiert als ein Mann, der eine neue schwarze Nation erschaffen hat. Erinnert ihr euch an Malcolm? Das fragen schwarze Menschen nicht nur in den USA. Hier die südafrikanische Sängerin Miriam Makeba. Und nur wenige Tage nach der Ermordung von Malcolm X erinnert der große Jazz-Saxophonist Archie Shepp an den charismatischen Redner. Malcolm, my people, dear God, Malcolm. Malcolm, Malcolm, Semper Malcolm. Eins von vielen musikalischen Denkmälern für Malcolm X. Aber gab es im Jazz nicht eigentlich immer künstlerische und politische Bestrebungen im Geiste der Bürgerrechtsbewegung und damit auch im weiteren Sinne im Geiste von 68? Fragen wir den Jazzkritiker Ulrich Ohlshausen. Also Jazzmusiker haben von Anfang an auf Seiten der Bürgerrechtsbewegung gestanden. Auch schon 1910 wahrscheinlich. Insofern war das nicht so was Neues, aber sie haben sich vielleicht etwas klarer ausgedrückt. Klarer ausgedrückt haben sich viele Jazzmusiker, vor allem in den 60ern, mit ihren Songtiteln. Die Musiker haben ja, um ihren politischen Standpunkt klar zu machen, dann auf die Platten draufgeschrieben, It's Time und Now und solche Sachen. Also damit haben sie wenigstens gezeigt, wo sie stehen. Sie zeigen, wo sie stehen, und das nicht nur mit Titeln wie Now oder It's Time. Es darf schon auch ein bisschen präziser und politischer sein. Wir hatten Archie Shepp und seine Erinnerung an Malcolm X. Zwei Jahre früher, also 1963, fleht der Jazzbassist Charlie Mingus den Allmächtigen an. Oh Lord, lass die bloß nicht diese Atombombe auf mich schmeißen. Oh Lord, drop it. Don't let them drop it. Stop it. Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me. Der Kommentar von Charles Mingus zum drohenden Atomschlag zur Zeit des Kalten Krieges. Bei den Protesten gegen die atomare Aufrüstung politisieren sich junge Leute auf der ganzen Welt. Eine Art Keimzelle der 68er-Bewegung. Die Proteste und Demonstrationen werden schärfer, als aus dem Kalten Krieg ein heißer Krieg wird. Mit den ersten Bombenangriffen der USA auf Nordvietnam im März 1965. Das Echo in der Popmusik lässt nicht lange auf sich warten. He's the universal soldier and he really is to blame. His orders come from far away no more. Nicht nur amerikanische Künstler wie Bob Dylan und Joan Baez singen gegen den Krieg. Die Welle der Protestsongs schwappt rund um den Globus, so landet der Schotte Donovan einen Welthit mit seinem Universal Soldier. Unter den Songs über und gegen den Vietnamkrieg sind auffallend viele von schwarzen Amerikanern. Das hat damit zu tun, dass unverhältnismäßig viele schwarze Amerikaner in diesem Krieg kämpfen und sterben. Hier träumen zwei einsame Soldaten von Weihnachten, aber was ihnen bleibt, ist Christmas in Vietnam. Two lonely soldiers fighting the war. Won't be home for Christmas Day, so this is what they'll say. This is the time of the year. Der Vietnamkrieg vertieft die Gräben in der Gesellschaft, nicht nur in den USA. In praktisch allen westlichen Ländern wird gegen die Politik der USA demonstriert, überall entstehen Vietnam-Komitees. Im Zuge dieser Entwicklung radikalisiert sich die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Immer wieder kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Aus dem friedlichen Protest wird der Ruf nach Black Power. Sag es laut, ich bin schwarz und ich bin stolz darauf. Say it loud, I'm black, I'm proud. Diese Selbstermächtigung von James Brown erscheint zwar erst 68, aber sie liegt schon ein paar Jahre früher in der Luft. Das Einfordern von Respekt, das Beharren auf Gehörtwerden, auf Sichtbarkeit, das sind Leitmotive der Emanzipationsbewegungen der 60er. Davon erzählen Songs wie Respect von Aretha Franklin und eben Say it loud, I'm black, I'm proud. Oder auch der Jahrhundertroman von Ralph Ellison, Der unsichtbare Mann. Und ein eigentlich harmloser Popsong aus dem Jahr 1964. Er kommt von drei jungen schwarzen Frauen aus Detroit und er feiert das Tanzen auf der Straße. Dancing in the Street von Martha Reeves and the Vandellas. Martha Reeves erzählt, wie der Song seine eigentlich erhoffte Wirkung verfehlt. Statt Frieden zu stiften, trägt er zur Eskalation bei. 1964 ist Dancing in the Street ein Welthit. Im Jahr darauf kommt es in vielen schwarzen Vierteln zu gewalttätigen Aufständen, die schlimmsten in Watts, Los Angeles. Es war eine schwere Zeit in den USA, viel Gewalt, viele Aufstände. Wir wollten die Leute dazu bringen, zu tanzen, anstatt zu kämpfen oder zu plündern. Because of this, to try an effort to get people to dance and be happy in the street instead of the riots. Aber dann kommt es doch ganz anders. Der Aufruf zum Tanzen auf der Straße, die Feier von Dancing in the Street, wird gegen die eigene Intention hochpolitisch. Wer öffentlich auf der Straße tanzt, der macht sich sichtbar und Sichtbarkeit ist nicht vorgesehen für schwarze Amerikaner in den frühen 60ern. Dancing in the Street, die Fanfare der Mobilisierung. Zeigt euch, bewegt euch, tanzt auf der Straße. Alles, was wir brauchen, ist Musik, singt Martha Reeves. Und dann, getragen vom offenbar grenzenlosen Optimismus dieser Zeit, formuliert sie noch ein Gleichheitsversprechen. Es ist egal, was du trägst, also wo du herkommst, welche Hautfarbe du hast. Nimm dir einfach einen Jungen oder ein Mädchen und tanz auf der Straße. Tanzen auf der Straße rund um die Welt, das singen Martha Reeves and the Vandellas 1964. Da können Sie noch nicht ahnen, dass nur ein paar Jahre später viele Leute die Straßen für sich erobern werden, und zwar rund um die Welt. Auch wenn sie dort nicht immer nur tanzen. Die Straße wird zum Spielfeld gesellschaftlicher Konflikte. Und nicht nur das. Why don't we do it in the road? Warum treiben wir es nicht auf der Straße? Das fragen die Beatles 1968, da ist die sogenannte sexuelle Revolution hinzugekommen zu all den anderen Revolutionen. Da hat sich allmählich herausgestellt, was da eigentlich passiert in diesen 60er Jahren. Eine Revolte, die so ziemlich alle Lebensbereiche erfasst, oder? In anderen Worten, ein Kulturbruch. War ja ein Kulturbruch, das muss man ja klar sagen. Ein Kulturbruch, den es heute so etwa zwischen meinem Sohn und dem Vater einfach nicht mehr gibt. Der hört nicht unbedingt dieselbe Musik wie ich, aber finden da durchaus gemeinsame Nenner. Das gab es zwischen meinem Vater und mir nicht. Damals, wenn du da nur ein bisschen lange Haare hattest, galtest schon als Kommunist. Und die erste Beatles-Platte zu Hause führte zum mittleren Nervenzusammenbruch der Mutter und zu schwersten Verwünschungen des Vaters. Und Sex war tabuisiert. Einer, der sich auskennt mit Kulturbrüchen, ein 68er, der es an die Spitze des Staates gebracht hat. Joschka Fischer erinnert sich an die Zeiten von Liebe und Frieden. Als Kriegsminister wird er später der beliebteste Politiker in Deutschland. Sex war tabuisiert und die Beatles sorgten für einen Nervenzusammenbruch im Hause Fischer in den frühen 60ern. Dabei wollten die Beatles 64 doch bloß Händchen halten. Die Beatles, die Rolling Stones, all die langhaarigen Beatgruppen aus England treiben Leute wie Joschka Fischer an. In vielen Elternhäusern gibt es diese Konflikte. Rabiate Väter mit eklatanten Erinnerungslücken. Drittes Reich? Nie gehört. Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs, Kinder, die Urwaldmusik hören und unangenehme Fragen stellen. Wie war das eigentlich damals im Dritten Reich, Papa? Oder wo warst du eigentlich im Krieg, Vati? Also wenn Vati loslegt, dann bringt er so seine Argumente. Zum Beispiel Falduschken, sagt Vati, möchte ich gern mal mitsprechen, wirklich. Und wisst ihr, was ich ihm dann sagen würde? Lieber Rudi Dutschke, wird Vati sagen. Das ist ja alles ganz gut und schön, aber kaputt schlagen kann jeder. Doch wie ist denn mit Ärmel aufkrempeln, zupacken, aufbauen? Franz Josef Degenhardt bringt nochmal Vatis Argumente in Erinnerung. Und damit ein Wort, das auch schon in Vergessenheit geraten ist, das aber wichtig war, 68. Der Generationskonflikt. Trau keinem über 30 ist eine Parole dieser Zeit. Das ist nicht nur eine Frage von Falten und Fitness, also von Lebensalter. Trau keinem über 30, das heißt auch, trau keinem, von dem du nicht weißt, was er gemacht hat zwischen 33 und 45. Franz Josef Degenhardt ist einer von den Liedermachern, die solche Fragen stellen und bei denen man sich nicht rausreden kann, von wegen nichts verstehen. Deswegen ist Degenhardt auch kein Kandidat für die deutsche Hitparade, aber einer von den wenigen, die in den frühen und mittleren 60ern mit deutschsprachigen Liedern die Revolte von 68 auf den Weg bringen. Und eine wichtige Station auf diesem Weg war eben die Auseinandersetzung mit Fatis Argumenten. Seine Argumente gegen diese langhaarigen, ungewaschenen, größenwahnsinnigen und politisch verblendeten Studenten. Gegen diese Typen wie Rudi Dutschke zum Beispiel. Lieber Rudi Dutschke, wird Vati sagen. Das ist ja alles ganz gut und schön, aber kaputt schlagen kann jeder. Doch wie ist denn mit Ärmel aufkrempeln, zupacken, aufbauen? Ja, Vati scheut keine Auseinandersetzungen. Und trotz allem hat er ein Herz für die jungen Leute. Lieber Rudi Dutschke, wird Vati sagen. Wissen Sie, was das hieß? Studieren damals? Keine Bücher, kein Brot, kein Bier. Ja, da hatte keiner Flausen im Kopf. Die Welt verbessern und so. In alten Kommissklamotten. Paar Mal gewendet. So sind wir rumgelaufen. Aber wir haben uns gewaschen. Wenn es keine Seife gab, mit Sand. Jawohl, mit Sand. Und von wegen Asta, mit Bestimmung. Wisst ihr, was der gemacht hat? HR2 Kultur. Wissenswert. Von Montag bis Freitag um 8:30 Uhr.